Als Herbert in allerbester Laune aus der Stadt zurückkam, stürzte ihm die Zofe Dagmar entgegen. Dr. Breitfeld heiratete die Baroness Petra und ein paar Wochen uferlosen Glücks folgten. Die Hochzeitsreise führte das junge Ehepaar nach Teneriffa und hier ging eine Wandlung mit Peter vor. Aus Zuneigung wurde eine tief empfundene Liebe zu Petra, die nicht merkte, dass ihr Mann zugleich unter dem schrecklichen Wissen litt, dass er bald an ihrem Grab stehen würde. Eines Tages, als es schien, als könne nichts das Glück der beiden trüben, wurde Peter ans Telefon gerufen –